It's a good so. Hey, was machst du mit meinem neuen Sofa? Hey, jetzt hast du es ja kaputt gemacht. Ist doch egal, wir fahren doch zu Erde und kaufen ein neues. Na gut. Sofa Crasher.